Ein Briefumschlag ohne Fenster, klein, so klein. Steht also noch drin, wenn es nicht zusätzlich Luftpost geschickt wird, dauert das ungefähr 10 Minuten.